Abschnitt 24 aus David schlägt die Harfe von Richard U. Frankfurter. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gesang der Nacht, Teil 6. Jetzt waren sie am Rande der Schlucht zwischen Moria und Zion angelangt. Schneller noch führte Tamar, die Sterne erblassten. Im Osten wurde es lichtblau, und fast ohne Übergang, ohne Dämmerung folgte dem Dunkel der grelle Tag. Rasch ging es in eine kleine Senkung hinunter, über Treppenstufen drüben hinauf. Ein Zugang war auch hier neben dem Turme. Die Tür war geschlossen, doch Tamar gab das geheime Zeichen des Königsgeschlechts. Der Wärter öffnete. Ohne Erklärung, stolz und selbstverständlich schritt Tamar an ihm vorüber. Er erkannte sie, warf sich in Ehrfurcht zu Boden. Die verschleierte Abisag beachtete er gar nicht, wohl eine Magd der Prinzessin. Ihre nächtlichen Gänge waren bekannt. Man nahm an, sie habe Davids Erlaubnis. Munkelte im Volk wohl allerlei, aber niemand wagte, die vom Unglück Gestempelte anzuhalten oder gar zu befragen. So kamen die Frauen in die inneren Höfe des Hauptgebäudes. Ein stummer Abschied. Tamar wartete noch ein Weilchen. Nichts regte sich. Unbemerkt war Abisag also hineingeschlüpft und wohl erschöpft sofort in Schlummer gesunken. Schwer wandte Tamar sich Absaloms Haus zu. Sie würde keine Ruhe finden, weiter sorgen und plagen und sich härmen. Ein neuer Tag, ein neues Elend. Wann kam für sie die Stunde der Genugtuung oder der Erlösung oder das Ende? Abisag aber schlief nicht. Zwar hatte sie sich auf ihre Polster geworfen, war fast hingefallen. So konnte sie am ungestörtesten die Gedanken zu entwirren versuchen, die sich in ihr kreuzten und häkelten. Über eine Magd, die am Fußboden lag, hatte sie hinwegschreiten müssen. Sie achtete nicht darauf, ob ihr Fuß sie trat, nur schnell allein sein mit sich. Was kümmerte sie ein anderes Wesen? Wenn sie sonst auch gütig und voller Rücksicht die ihr zugeteilten Sklavinnen behandelte, so hätte sie jetzt, wenn eine sie zu stören oder aufzuhalten gewagt hätte, mit Schlägen sie von sich getrieben. Jede, auch die wohlgemeinteste Annäherung, hätte sie als dreiste Belästigung und widerwärtiges Hindernis empfunden. Denn sie war im eiligen Lauf zu sich selber. Nun lag sie und starrte mit weit aufgerissenen Augen in das Dunkel des Gemaches. Die stickige Luft legte sich beklemmend auf sie, die undeutlichen Geräusche, die von schweren Träumen der von der Hitze zermürbten Frauen Zeugnis gaben, regten ihre Nerven noch mehr auf, machten sie überwach und überspannten ihre Vorstellungen grausam. So also ging es zu. Nach allem, was Tamar erlebt hatte, wußte sie nichts Höheres, ersah sie in nichts anderem die natürliche Bestimmung und das Glück des Weibes als in der Verschmelzung mit dem Leben des Mannes. Ähnliches hatte sie, Abisag, auch unklar geahnt. Nun erhielt sie aus dem Beispiel, aus dem Munde der Freundin Gewissheit. Aber was sollte dann aus ihr werden? Als man sie David zugeführt hatte, da war sie in Ängsten. An die jungen Männer des Heimatdorfes hatten bis dahin ihre erwachenden Sinne gedacht, wenn ihre keimenden Wünsche einmal flüchtig, beschämt zurückgewiesen, sich mit der Frage der Ehe beschäftigten. Stattdessen sollte sie die Gattin des Königs werden. Ein alter Mann, viel älter als der Vater, und sie war noch so jung. Aber dafür war es der König. Seinen Namen nannten alle in Ehrfurcht und Liebe, er, der mit Gott das oberste Wesen war, dem alle gehörten, der über das Schicksal ihrer Angehörigen, ihres Dorfes, ganz Israel Juda, schaltete und befahl. Und er saß in Jerusalem, einer gewaltigen Stadt, in einem ragenden Palast auf erhöhtem Thron. Alle fürchteten ihn, alle gehorchten ihm, alle mussten glücklich sein, ihm dienen zu dürfen, ihm Freude zu bereiten, der für sie alle sorgte und wirkte. Mit kindlicher Zuneigung unterwarf sich Abisag dem Geheiß, König David zu folgen. Vertrauensvoll, wenn auch befangen, sah sie ihrer Zukunft entgegen. Sie war gewürdigt, ihm zu gefallen. Sie wollte ihm gern alles widmen, alles schenken, was sie war und besaß. Und sie teilte sein Lager die erste Nacht und viele, viele Nächte seitdem. So groß war die ihr seit Kindheit eingeflößte Verehrung vor dem König, so stark ihre Demut und Bescheidenheit, dass Enttäuschung und Widerwillen sie nicht übermannten. Jetzt aber, in der Pein dieser Nacht, trat das Bild des Erlebten schreckhaft deutlich vor sie. Der Ekel überkroch sie, wenn sie des dürren, verfallenen Greises gedachte, der grauen Haare, die den abgemagerten Körper über und über bedeckten. Was hatte die Zeit aus dem Helden der Lieder gemacht? Wie hatte das Alter den feurigen Mann entstellt und vertrocknet? Das Grässlichste aber, Abisag fuhr jäh in der Erinnerung empor, das Furchtbarste war die Kälte. Sie spürte sie plötzlich auf ihrer Haut, erstarrte bis in das Mark ihrer Knochen, empfand das zittrige und doch noch lüsterne Andrängen des Greises an ihren jungen, strahlenden Leib, wie er gierig sich einzunisten suchte in ihrem blühenden Fleisch, wie er Lebensglut gleichsam abzapfte, in sich hineinschlürfen wollte, um den eigenen, abgestorbenen, vertrockneten Körper noch einmal zu erneuern. Die Sage erzählt von den Geistern Verstorbener, die den Menschen das Blut aussaugen, um ihre Schemen für den frühen Verlust ihres Erdendaseins schadlos zu halten. Und stahl nicht auch David ihr Blut und ihr Leben? Worte fielen ihr ein, die sie wenig beachtet hatte, halb unterdrückte Ausrufe des Mitleids, bedauernde Blicke der Frauen und Mägde vom Tage an, als sie den Harem betrat. Jetzt konnte sie vieles zusammenreimen, jetzt wurde ihr alles klar und untrügbar. Bathsebas Heilmittel. So hatte man sie bezeichnet. Bathseba, das war die Gefürchtete, von der man nur leise und angstvoll im Harem flüsterte, denn die Wände atmeten Verrat und die Luft war ihr Spion, und ihre Strafen folgten pünktlich, schnell, überraschend und unabwendbar. Sie war Davids letzte Hauptfrau, durch Ehebruch ihm in die Arme geführt, alle hassten sie, aber zerflossen vor ihr, denn sie beherrschte den Herrscher. Bathsebas Heilmittel, was bedeutete das? Ja, das war es. Wäre David noch Mann gewesen, nicht längst verbraucht und unfähig, so hätte Bathseba nie geduldet, dass er einer anderen Frau sich gesellte. Aber weil Decken und Wein und Sonne, laue Bäder und lodernde Scheite den schon lebend zum Leichnam erstarrten nicht mehr auftauen konnten, deshalb wurde der Rat gepflogen, deshalb fand man das verruchte Mittel. Ein in jungen Kräften schwelgendes Mädchen, trunken vom Rausche des Seins, strotzend im Wunder seiner treibenden Keime, wundervoll von Werdelust und Gesundheit, die sollte das Bett des Königs teilen, ihm von ihrem Überfluss spenden, den abgefrorenen Körper besiegen. Die Beste, die Schönste war dazu gerade gut genug. Deshalb die Prüfungen, die Auswahl, das Mustern. So suchte man das Juwel unter den Töchtern Israels. So wählte man Abisag von Sunem. Ein krampfhaftes Weinen, das ihren ganzen Körper krümmte, löste den Druck ihrer Seele. Sie sank auf das Lager zurück, schlug die Hände vor das überflutete Gesicht. Welche Erniedrigung, welche Entwürdigung! Nicht des Königs Gemahlin war sie, niemals konnte sie es werden, nur ein Gerät in seinem Dienste, nur eine gesundheitliche Verordnung, nur ein Hund, der ihm die Füße wärmen, ein schützendes Tuch, das ihn laben soll. Wer hatte das Recht, sie so zu missbrauchen? War sie nicht ein freier Mensch, zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit geboren? Alles in ihr stürmte nach Betätigung, nach Knospenbildung und emsigem Entfalten. Sie hatte einen Anspruch auf des Weibes Erweckung und Vollendung. Die Mutterschaft musste man auch ihr gewähren. Wer durfte sie zur Sklavin verwerfen, ihr den göttlichen und natürlichen Segen rauben? Wer durfte die Ungeborenen in ihrem Schoß in der Willkür der Unfruchtbarkeit ersticken? Niemand, und wär's auch der König. Sie würde, sie wollte. Was würde, was wollte, was konnte sie tun? Und der Zweifel fasste sie. Was durfte sie tun? Vielleicht betrug sie sich, vielleicht war es gar nicht die Empörung über das angetane Unrecht, das sie jetzt so zerfleischte. War es nicht etwas anderes? Das andere? Niemand sah sie. Niemand bemerkte ihre Not, niemand wusste, was in ihr strebte und stritt. Aber sie selbst, Sie musste sich ehrlich sein. Wenn sie zu Gericht mit sich selber ging, war noch das Plätschern von Gihon in ihren Adern? Oder war es der Spuk der Tiefe vom Teiche Bethesda? War sie noch das unschuldige Kind, das in Sunem im Reigen geschritten? Hatten nicht vielmehr diese Tage im Harem, diese Nächte der kalten Umarmung sie vergiftet, ihre Sinne entfacht, Unzucht in ihre Gedanken gespritzt, sie wissend gemacht, trotz der Enthaltung? Denn dem Manne ward sie anheimgegeben. Eine Ruine nur noch, ein sinkendes Wrack, aber dennoch der Körper des Mannes. Allmählich, unmerkbar, war sie von seinen knöchernen Händen aus dem widrigen Schmatzen des zahnlosen Mundes, den gierigen, unbeholfenen Versuchen, sich ihr völlig zu nähern, trotz ihres Schauders, ihrer versteckten Abwehr, der Funke in sie übergesprungen. Wie beneidete sie Tamar, die wusste ja nicht, sie ahnte ja nicht, was ihr angetan wurde. Was war alles Unglück, Vergewaltigung, Schande? Sie war begnadet, sie war erlöst, aber sie, Abisag, hatte man geächtet und verurteilt. Wo sollte sie hingehen mit ihren Begierden? Wie sollte sie es ertragen, sich nicht hingeben zu dürfen, stets aufs Neue entflammt zu werden und nie den Brand zu zerstreuen? Nicht die Entehrten, denn sie haben genossen. Die Jungfrauen, die nicht zum Leben gelangen, die täglich von Neuem sterben müssen, verfielen der Notzucht der Menschheit. Wenn es selbst einmal rau klingt und ungebärdig, beseligend ist der Hymnus des Lichtes, das Ja der Schöpfung, das Triumphlied des Tages. Schmerzensreich ist nur die Straße der Entsagung, das Verbot vom Baume der Erkenntnis zu pflücken. Gott hat es längst vergessen, aber die Menschen, vom Irrwahn besessen, halten noch immer daran fest. Schwermut und Trauer wachsen auf dem Grabe der nutzlos Verwelkten, die nicht wollen durften, nicht selbst sein konnten. Aus ihren verstummten Stimmen erhebt sich die ewige Anklage gegen menschliche Kurzsichtigkeit und stumpfe Beschränktheit, die graue Melodie der Freudelosen, der bange Todesschrei der Unterlegenen, erklingt der Gesang der Nächte. Aber diese eine Nacht war barmherzig gegen die arme kleine Abisag. Sie umhüllte allmählich doch die überreizten Nerven. Langsam glitten die hässlichen Bilder hinüber ins Reich der Träume. Noch seufzte sie manchmal auf, aber es war schon das Schluchzen des Kindes, das sich müde schrie und nun sich beruhigt. Es wurde leichter in ihr und endlich ganz einfach. Wie hatte sie sich nur so unnütz aufgeregt? Jetzt war alles heiter und sorgsam geordnet. Sie befand sich bei David im Königssaale. Aber das war kein Greis, sondern ein lebhafter, rascher, vollkräftiger Mann. Tamar stand neben ihr, glücklich wie sie. Beide schaute der König liebevoll an. Dann sah er sich missbilligend um, winkte alle Hofleute herzu, als wollte er sie belehren, ihnen etwas ganz Wichtiges sagen. Und alle purzelten übereinander, eifrig und drollig, dass sie hellauf lachen musste. Und mit ernstem, verweisendem Gesicht deutete der König auf beide Frauen. Sie hatten sich beklagt, das wusste sie soeben. Beklagt über ihn, bei ihm selber. Und er winkte mit dem Kopf, ohne mit ihm zu wackeln, erhob den Finger, halb drohend, halb majestätisch, und sagte ganz laut, dass alle es hören mussten. »So etwas tut man nicht in Israel!« Und jetzt Musik. Unirdische Harmonien, was ist das? Ach, wie töricht ist sie, das ist doch natürlich der königliche Sänger, er selbst, wie immer in den Stunden seiner Hingerissenheit, wenn Begeisterung ihn über sich selbst hinausträgt, ihr Gatte, ihr Geliebter, vor allem Volke, für sie, für Abisag. David schlägt die Harfe. Unruhig schob sie sich hin und her, wandte sich zur Seite. Nein, Davids Harfe erklingt nicht mehr. Zerbrochen der Rahmen, zerrissen die Saiten. Das Lied seiner Liebe ist verweht und verschollen. Der Hofsaal versinkt. Tamar, fort. Alles dunkel. Aber das Tönen bleibt, fernher, surrend. Was ist es nur? Was besagt es nur? Und plötzlich weiß sie es. Lauter klingt es, näher, jetzt erkennt sie es. ganz klar und ganz deutlich nicht Davids Harfe, viel schöner, viel besser, Flöten und Zittern, das Lied ihrer Heimat. Dreh dich, Sulamitin, tanze, dass wir dich bewundern. Das süße Lied. Ich komme, die Eltern, die Schwestern, die Freunde der Kindheit, Sunem, Sunem, geliebtestes Wort. Klang und Farbe und Helle, ganz umsponnen ist sie von Glück, lächelt im Schlaf, atmet zärtlich, versinkt in das selige Unbewusstsein, ins Vergessen von Leid und Sorgen, in traumlosen Schlummer, ins verdämmernde Nichts. Dreh dich, Sulamitin, tanze, tanze. Gesang der Nacht, die sich milde vollendet. Eine Sommernacht über Jerusalem. Ende von Abschnitt 24, gelesen von Alice Stein.